Ein Sprecher des TVK-Außenministeriums nahm am 8. September eine Stellung mit folgendem Inhalt. Um an der Ostasien-Gipfelkonferenz teilzunehmen, reiste jüngst der US-Präsident Obama in Laos ein. Während seines Aufenthaltes redete er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass die andauernden Abschüsse der ballistischen Raketen in der TVK provokatorisch seien und dass ihr Plan für Entwicklung der Atomwaffe und ballistischen Raketen als Bedrohung der USA und ihrer Partnerstaaten gelten. Die Provokation würde noch größeren Druck verursachen und die USA würden sich darum bemühen, dass die Sanktionen gegen die TVK noch wirksamer würden. Diese unsinnige Rede von Obama ist ein krampfhafter Versuch, den steigenden Vorwürfen in den USA und im Ausland gegen die Nordkorea-Politik seiner Administration auszuweichen und die internationale Atmosphäre des Drucks auf die TVK zu erhöhen. Wie die TVK mehrmals erklärt hat, ist ihre sich fortsetzende Verstärkung der nuklearen Abschreckungsmittel die Notwehrmaßnahmen dafür, vor den zunehmenden atomaren Drohungen der feindlichen Kräfte mit den USA an der Spitze die Souveränität des Landes und das Existenzrecht der Nation konsequent zu schützen und den Frieden der koreanischen Halbinsel und die Sicherheit der Region zuverlässig zu garantieren. Frieden und Sicherheit im wahrsten Sinne des Wortes können nicht durch schmackvolle Bitte oder kompromisslose Verhandlungen zustande kommen. Die heutige harte Realität beweist erneut unmissverständlich die Wahrheit, dass man sein eigenes Leben nur mit eigener Kraft schützen soll. Angesichts der boshaften, feindseligen Politik der USA gegen die Souveränität und das Existenzrecht der TVK wird die Republik eskalierend die unvorstellbaren Maßnahmen für die weitere Verstärkung der Atomangriffsfähigkeit ergreifen.